Herzlich willkommen zum neuen Filmexe-Podcast. Ich sitze hier mit Christopher, auch genannt Kuya, Stefan und John. Und wir reden heute über die Zukunft von verschiedenen Film-Franchises, was wir denken, welche Franchises in einigen Jahren vielleicht oben sein werden, welche vielleicht etwas abfallen werden. Ich habe da eine kleine Liste zusammengestellt und kenne mich mit den Boxoffice-Zahlen einigermaßen so gut aus, dass ich denke, dass ich das in eine gute und richtige Richtung lenken kann. Und deswegen wollte ich jetzt einfach mal anfangen, verschiedene Franchises in die Runde zu werfen und euch reihdurch zu fragen, was ihr denkt, wie das vielleicht zukunftsmäßig aussieht. Ich werde auch immer von Anfang an ein paar Zahlen sagen, dass ihr da ein bisschen was zu sagen könnt. Und ich wollte als allererstes Franchise einfach mal das Planet of the Apes Franchise in die Runde werfen, weil ich der Meinung bin, dass es ein ziemlicher Überraschungs-Franchise-Hit werden kann über die nächsten Jahre. Es gab Rise of the Planet of the Apes, was der erste war, genau, der 2011 rauskam, der auf einem 93-Millionen-Budget knapp 500 Millionen eingenommen hat, was ein super großer Überraschungserfolg war. Und dann kam ja das Sequel, was dann 2014 kam, was über 700 Millionen eingenommen hat und diesen typischen Sequel-Curse, den ja so gut wie alle haben, sprich, dass der zweite Teil nicht so gut ist und so weiter. Und der wurde ja sogar eigentlich noch besser rezensiert als der erste. Der dritte, War for the Planet of the Apes, der im nächsten Jahr kommt, ist vom selben Regisseur, ist vom selben Drehbuchautor. Und sobald eigentlich sich irgendein Franchise in dieses 900 Millionen weltweit plus katapultiert, kann es halt mit den ganz großen Franchises mithalten und muss sich quasi nicht mehr verstecken hinter Namen wie Star Wars und so weiter und so fort. Und deswegen, vielleicht Christopher, du erstmal, was du von Planet der Affen-Franchise denkst, welche Richtung sich bewegt, sowas. Ich finde es eigentlich ziemlich uninteressant, weil es einfach irgendwie überhaupt nicht den Geschmack von mir trifft, aber irgendwie mich auch irgendwie optisch überhaupt nicht anspricht. Da hat doch irgendwie auch Tim Burton irgendwo seine Finger im Spiel, ne? Nein. Ja. Nee? Nein. Das hatte mal. Hatte mal, aber jetzt kein Stück. Nee. Okay. Dann habe ich das falsch in Erinnerung. Aber nee, keine Ahnung. Finde ich total uninteressant. Ja. Okay, aber also das ist schon gut, dass du es total uninteressant sagst. Ich meine, aber was denkst du, in welche Richtung es sich bewegt? Ich meine, es ist ja egal, ob du es uninteressant findest oder nicht. Du kannst ja trotzdem was dazu sagen, quasi, was du denkst, ob das weiterhin erfolgreich sein würde, ob du denkst, dass es abklafft. Nee, ich will mir da irgendwie jetzt nicht so eine Meinung erlauben. Ich will euch jetzt erstmal drüber reden. Also ich kann mir vorstellen einfach, dass ich kann mir nicht vorstellen, dass es thematisch so viel hergibt. Ich habe den letzten Film, der rauskam, glaube ich, gar nicht vollständig gesehen. Mhm. Hilft mir nochmal, ist es der, wo diese zwei verschiedene Affen am Ende noch gegeneinander kämpfen, ja, und so ein, ja, Gebäude in sich zusammenstürzt. Ja, ja, ja. Ich glaube, den fand ich nicht so stark tatsächlich. Auch wenn du jetzt gerade gesagt hast, der wurde besser rezensiert als der wurde, davor. Also der wurde wirklich grandios rezensiert. Also ich rede davon, ich glaube, es war sogar einer der best rezensierten Filme bei Rotten Tomatoes. Ich glaube, der hat irgendwie 94%. Ich glaube, bei IMDb hat er 8,3 und Filmstarts und so weiter, dann hat er 10 von 10 bekommen. Der war ja ansonsten nochmal mit einem recht anderen Cast, wenn ich mich richtig erinnere, als der erste Teil. Ne? Der erste war mit James Franco und so. Ne? Genau. Genau, den fand ich auch gut und unterhaltsam, aber ich weiß nicht, ob es jetzt so auf lange Sicht trägt. Ich meine, gut, die Affen wollen da den Menschen quasi den Rang ablaufen. Aber was mehr kann man da machen? Also nach zwei oder drei Filmen ist doch dieses Überraschende, dass halt Affen agieren wie Menschen, auch abgearbeitet, oder? Welchen Mehrwert hat es dann noch? Ja, das glaube ich auch, dass da nicht mehr viel kommen kann. Also das hätte man schon nach dem ersten Planet der Affen sagen können, oder? Nee, nach dem ersten war ja nur der Anfang, dass die Affen jetzt ein bisschen cleverer sind. Und im zweiten haben die jetzt, glaube ich, schon eine Stadt eingenommen oder so. Und der dritte heißt ja schon War of the Planet of the Apes. Das heißt, da wird sich wohl dem Ende zuneigen und endet dann im Planet of the Apes, was dann die eigentliche Geschichte ist. Aber ich weiß nicht, also entweder lassen sie es dann bei den drei Filmen, was ich eigentlich immer dachte, oder sie erzählen dann nochmal dieselbe Geschichte wie schon die alten Filme. Ja, ich meine, dann fände ich es wirklich uninteressant. Also ich finde es an sich jetzt ganz, ganz cool, so wie sie es erzählt haben. Ich fand auch den Film richtig gut. Aber in dem Moment, wo sie die alte Geschichte nur nochmal erzählen, dann weiß ich nicht, ob mich das nochmal interessiert. Um kurz was noch reinzuwerfen ist, was ich halt denke, also ich bin eigentlich fest davon überzeugt, dass das Franchise richtig groß aufgeplustert wird, weil das ist von Fox. Und Fox hat in letzter Zeit wirklich keine gute Zeit gehabt, bis auf Deadpool, wenn du das mal rausnimmst quasi. Und Fox probiert jetzt seit so vielen Jahren zum einen ihr X-Men-Franchise in eine richtige Richtung zu bekommen und zum anderen ein anderes großes Franchise für sich aufzubauen, woran sie konstant strugglen einfach. Und Planet der Affen haben sie da jetzt. Bisher lief alles richtig, alles lief perfekt. Die sind bei ihrem Team geblieben. Ich bin mir eigentlich unglaublich sicher, dass sie das super groß aufpustern werden. Also durchaus eine Milliarde plus, wenn sie alles richtig machen. Ja gut, aber... Also ist da noch mehr geplant danach? Nee, das ist sicher. Also egal, was passiert, so wenn ein Film rauskommt, der 900 Millionen plus macht, da kommt ein Sequel. Vollkommen egal, was, ob da was zu Ende ist oder nicht, da kommt ein Sequel. Ja. Würdest du gerne eins sehen? Oder interessiert dich? Ich würde eins sehen, ja. Okay. Sehr gerne eigentlich. Ja, was ist denn so geil dran, wenn ich das mal so fragen darf? Was ist denn so geil an den Affen, die sich gegenseitig hauen? Was ist denn das für eine Frage? Jetzt mal ganz grundlegend. Aber so denk, kann ich dich auch fragen, wenn du Mad Max guckst, was so geil an Autofahren und Typen sich die Fresse polieren. Naja, es ist ja bei Planet der Affen nicht so, dass sich die Affen einfach die ganze Zeit gegenseitig verprügeln, sondern also der erste Planet der Affen habe ich jetzt auch nicht so als so mega gut in Erinnerung. Der war halt ganz nett. Welchen meinst du jetzt mit dem ersten? Rise of the Planet of the Apes. Ja, genau. Ja. Das ist halt, da war halt diese Beziehung zwischen James Franco und dem Affen da und dass sie gequält wurden und dann sind die natürlich sauer gewesen und dann war das so eine nette Geschichte. Und der zweite war aber wirklich, der war halt, also da war es egal, dass es Affen sind, es war eigentlich zweitrangig, es ging halt um zwei Stämme quasi, den Menschen und die Affen. Und es war so richtig diplomatisch alles, was da passiert ist. Und es war kein Actionfilm, es war eigentlich, ich weiß nicht, ja, es, also es hätte man, weiß ich, mir fällt jetzt kein Film ein, der vergleichbar ist, vielleicht. Mir auch nicht. Aber das ist ja dann schon ein herausstechendes Merkmal. Also, wobei, es heißt vielleicht Planet of the Apes, aber die Affen sind natürlich da, aber sind für mich nicht der Grund gewesen, weshalb der Film so gut war. Das war mehr diese Beziehung untereinander. Auch wie in beiden Lagern verschiedene Menschen aufeinandertreffen, also, oder verschiedene Affen. Ja, also schwer zu erklären, aber es ist von außen betrachtet, wirkt es wahrscheinlich anders, als so wie der Film am Ende war. Ja. Halt irgendwie, denke ich mir, bei diesen ganzen Storys, die ich darüber höre, irgendwie immer so, dass es eigentlich ein Sci-Fi-Film ist oder irgendwie ein Roboter-Film. Halt ohne Roboter, aber mit Affen. Wo halt einfach nicht die Roboter die Welt übernehmen, sondern halt irgendwie ins Affen so der Gegner sind. Ist es, ja. Na nee, gut, aber was macht, aber wieso macht es denn dann den Film nicht gut? Nee, das sage ich ja nicht. Das ist einfach so eine Grundidee ist dann die gleiche. Lustige Konstellation eigentlich. Weil ja eigentlich so die Technisierung gerade irgendwie total das Thema ist und Sci-Fi ja sowieso eigentlich immer ein guter, also für Leute ins Kino lockt und ein aktuelles Thema ist, aber komisch, dass sie jetzt das so auf die Affen rüberschlenken. Ja, also dunkle Sci-Fi und das ist eben, das ist eine ganz, also dunkle Sci-Fi lockt nie so viele Leute ins Kino. Nie. Das ist mit eines der schwersten Genres, die du Box-Office-mäßig umsetzen kannst. Dunkle Sci-Fi. Das ist wirklich super, super kompliziert. Es bekommen nur ganz, ganz wenige hin. So jemand wie ein Ridley Scott schafft es irgendwie mit sowas Profit zu machen. Aber ansonsten einen dunklen Sci-Fi-Film. Ja, vielleicht liegt es ja daran einfach, dass man halt irgendwie schon so eine Sci-Fi-Ader hat, aber nicht wirklich dunkle Sci-Fi machen will. Halt. Aber ich würde die neuen Planet der Affen-Filme auf jeden Fall zu dunklen Sci-Fi zählen. Ach, 100 Millionen Prozent. Ja. Doch. Auf jeden Fall. Ja, was ist denn dunkles Sci-Fi? Halt Sci-Fi, was... Naja, normaler Sci-Fi-Film ist The Martian. Ja. Das ist kein dunkles Sci-Fi. Prometheus und Rise of Planet of the Apes ist dunkles Sci-Fi. Ja. Aber da gibt's doch mehrere, oder? Mad Max ist dunkles Sci-Fi. Interstellar? Ja... Interstellar, finde ich, bewegt sich so zwischen den Welten so ein bisschen. Das ist so... Okay. Blade Runner ist dunkles Sci-Fi. Alien ist dunkles Sci-Fi. Sowas ist alles unglaublich schwer an den Mann zu bringen auf irgendeine Art und Weise. Okay. Tomorrowland ist helles schlecht. Sci-Fi. Und schlecht. Aber gut, dann denke ich mal, haben wir alle was gesagt zum Planet der Affen-Franchise. Ne? Also ich würde sagen, drei Leute sind die ganz feste Meinung, dass das in der Zukunft nicht mehr so überragend wird. Habe ich das richtig? Nein, der nächste kann noch gut werden. Aber ja, war das denn wirklich so ein Erfolg? Mega-Erfolg. Weil ich kenne nicht so viele, die den im Kino gesehen haben. Riesenerfolg. Okay. Ja, das ist schon eigenartig, ne? Ja. Ich hätte jetzt gedacht, dass der so ein paar reingegangen sind. Nö, das war schon ein Riesenerfolg. Okay. Keine Frage. Wer sind denn nur die Schauspieler und so für den dritten jetzt? Sind die Schauspieler schon draus für den dritten? Na, so einiger, so eine Andy Serkis ist dabei. Ah, okay. Weiß man, muss ja dabei sein. Der ist ja immer dabei, der ist ja Caesar. Hast du denn die ersten beiden Filme überhaupt gesehen? Nö. Na gut. Franco? Hä? Ist Franco noch dabei? Nö. Der war schon zwei Jahre weg. Im zweiten war hier, wie ist der Name? Ich weiß nicht mehr, wer da mitspielt. Ich weiß nicht mehr, wo der sonst mitspielt. Ja, gibt einen Hinweis. Er spielt Commissioner Gordon in der Christopher Nolan Dark Knight Trilogie. Ach so, du meinst, Gott. Ja. Ne? Genau der. Ja. Okay, aber lass uns mal weiterreden, ansonsten verzetteln wir uns hier. Ja. Und zwar, weil wir jetzt gerade bei Fox sind und ich es gerade schon angesprochen habe, wollte ich einmal ganz kurz über X-Men Franchise reden. Mhm. Und dann auch, also vielleicht Deadpool vielleicht nochmal mit einem gesonderten Posten irgendwie bereden, weil das X-Men-Franchise hatte so viele Ups und Downs. Ich meine, das hat, glaube ich, 2002 oder 2001 begonnen. Ich glaube, 2002. Und ich meine, also Deadpool hat ja besser als irgendeinen anderen Film, den Fox jemals gemacht hat, aufgezeigt, dass sie das X-Men-Franchise komplett falsch angegangen sind, schon immer. Weil, also wenn Fox 230 Millionen bezahlt für einen X-Men Apocalypse, der dann unter der Hand Minus macht, und sie Ryan Reynolds 56 Millionen geben für einen Deadpool, der erfolgreicher ist als jeden X-Men-Film, den sie jemals gemacht haben, für das Vierfache an Geld, das ist ja wohl ein eindeutiges Zeichen, der wird das Fox eigentlich nicht wissen, was sie tun. Ja. Und vor allem eigentlich, weil sie ja so mit den Superhelden halt mitgestartet haben und dann eigentlich der einzige, okay, nicht der einzige große Player, aber so eigentlich der große Player sind, der am meisten auf die Fresse geflogen ist damit. Bis jetzt Warner Brothers kam, ja. Genau. Jetzt sind der zweite. Also, wobei Warner Brothers jetzt auch nicht mehr auf die Fresse geflogen ist, um ganz ehrlich zu sein. Ja, das wollte ich gerade sagen. Aber, Suicide Squad war ein Erfolg. Ja, aber auch kein weltbewegender. Ja, aber es war zumindest, er hat zumindest ein bisschen Plus gemacht. Aber was ich zu Fox halt nochmal sagen muss, ist, sie hatten Days of Future Past, was im Prinzip des Avengers der X-Men-Filme war. Komplett. Und der Film hat halt seine 720 Millionen weltweit eingenommen. Der ist der erfolgreichste X-Men-Film, außer Deadpool, der ist erfolgreicher. Und hat 220 Millionen gekostet. So, Punkt aus Ende. Und die Frage ist, glaubt ihr, außer vielleicht in Deadpool 2, wenn wir Deadpool mal außen weglassen, glaubt ihr, dass es jetzt noch ein X-Men-Film kommen wird? Also, dass ein X-Men-Film kommen wird, ist uns ja allen klar. Aber glaubt ihr, dass es noch ein X-Men-Film geben wird, der über diesen Days of Future Past Ding steigt? Also Apocalypse zum Beispiel hat es 200 Millionen weniger eingenommen als Days of Future Past und hat 10 Millionen mehr gekostet. Ja, man kann sich jetzt halt fragen, ob diese Sachen, die du gesagt hast, auch mit den Zahlen und Deadpool, denen dahingehend zu denken gehen, dass sie es komplett tatsächlich neu aufziehen. Und Franchise. Ganz kurz, sorry, muss man ja auch nochmal sagen, Deadpool ist in China nicht gestartet, was Days of Future Past ist. Also eigentlich ist er noch erfolgreicher sogar. Nun hatten wir auch schon einen Superhelden-Podcast, wo ich so gut wie keinen Redeanteil hatte, weil ich einfach wenige Superheldenfilme kenne, schaue und mich kaum dafür interessiere. Wobei X-Men noch so das Universum ist, was ich irgendwie am spannendsten finde. Ja. Wobei ich auch gar nicht so viele gesehen habe, aber diesen Days of Future Past, meine ich, den habe ich gesehen, genau. Und deswegen war meine Erwartungshaltung jetzt von dem letzten gar nicht so niedrig. Ich habe dann aber von allen gehört, dass er nicht gut sei und habe ihn mir auch deswegen nicht angeschaut, weil ich gewusst habe, nee, wenn er nicht ansatzweise mit dem letzten mithalten kann, dann brauche ich mir den auch nicht anschauen. Der war also grotesk scheiße. Ansonsten habe ich, glaube ich, schon, dass theoretisch da Potenzial drin ist, in diesen Charakteren interessiert mich mehr als Avengers oder sowas. Ja. Ich glaube, der Comic-Erfolg ist irgendwie der größte Beweis dafür, dass eigentlich ziemlich viel Potenzial drin ist. Ja, gut. Die sind schon irgendwie cool, die Charaktere, aber irgendwie. Watchmen ist auch einer der erfolgreichsten Comics aller Zeiten und der Film war ein finanzieller Riesenflop. Ja, aber trotzdem ein geiler Film. Ja, wir reden hier über, ob das. Also kein Franchise hat eine Zukunft, das finanziell nicht erfolgreich ist. Außer Ende. Ja, aber es ist auf jeden Fall Potenzial drin. Vielleicht für so einen Massenmarkt könnte man. Okay, aber ich meine, reden wir mal ehrlich, wenn ein Days of Future Past, der von allen als grandios angesehen wird, also der wurde ja wirklich, also kritikenmäßig kam der super krass an, bei den Fans kam er super krass an, der kam zu einer Zeit, wo er wenig bis fast keine Competition hatte, hat alles vereint, was wir aus dem X-Men-Universum bisher kennen und hat halt da gestoppt, wo andere Comicfilme weit drüber geschossen sind. Und was glaubst du, warum haben sie diese Schiene nicht weitergefahren? Du meinst jetzt mit Apocalypse? Ja, genau. Das ist mir ein riesiges Rätsel. Und das verstehe ich auch nicht. Und meiner Meinung nach macht Fox so selten die richtigen Entscheidungen, wenn es um ihre Franchises geht. Hm. Und deswegen ist ja Deadpool auch so unfassbar großartig, weil sie einfach extern das Geld gegeben haben und gesagt haben, macht einfach. Und die einfach aufgezeigt haben, dass sie es besser können. Mit einem Bruchteil von dem Geld. Hm. Und deswegen, ich glaube, also klar wird X-Men-Franchise, denke ich mal, erfolgreich bleiben, aber ich glaube nicht, dass es in naher Zukunft über diese Grenze von Days of Future Past gehen wird. Und das ist eigentlich schon ein Armutszeugnis für die. Ja, ich finde auch ein großes Problem bei X-Men war einfach, dass die Charaktere irgendwie viel zu früh alle zusammengeführt wurden. Und man hat irgendwie nie wirklich so... Also man hatte halt Wolverine, den man irgendwie aufgebaut hat, als einzelnen Charakter. Aber ich meine, finde jetzt ist mit dem Deadpool-Franchise schon eine ganz gute Richtung eingestellt, dass man halt erstmal sich auf einzelne Charaktere konzentriert und die halt irgendwie richtig cool aufmischt. Und dann kann man die halt zusammenführen. Also bist du der Meinung, dass Fox mehr Einzelfilme hätte produzieren müssen, oder was? Ja, aber es gibt ja Wolverine-Einzelfilme, ne? Aber wie? Es gibt ja Wolverine, Standalone-Movies. Ja, genau, das meine ich. Aber die haben auch irgendwie... nicht wirklich was richtig gemacht und so. Das stimmt allerdings. Ja, also bei Marvel hat es einfach super gut geklappt, dass zuerst Iron Man rauskam und der einfach total flashig war und dann hatte man einfach immer Bock auf die nächsten. Ja. Ja, bei Marvel ist es ja dann auch erst wirklich gut geworden, als sie aufeinander getroffen sind. Also Hulk und Thor und Captain America. Der erste Captain America war grottig. Ja, die waren alle, also ich fand die jetzt nicht grottig, sondern fand die alle auf ihre Weise, kann man sich angucken. Und nur Hulk war wirklich, der war wirklich schlecht. Aber erst als sie es dann weitergeführt haben und sie dann die Möglichkeiten hatten, Figuren aus anderen Filmen da einzubauen, dann wurde es gut. Aber bei Fox ist ja, da haben sie halt nicht diese Möglichkeit, da haben sie halt eine Reihe mit einem Pool von 20 Figuren oder mehr sogar. Mhm. Weil bei Apocalypse haben sie jetzt wieder 10 neue eingeführt oder so. Mhm. Und also ich weiß auch nicht mehr, worauf sie hinaus wollen. Also ich glaube, die haben auch keinen Plan dahinter, was in der Zukunft passieren soll. Mhm. Die haben sich jetzt mit den Zeitschienen haben sich eh schon völlig verkackt. Wobei man aber auch ganz klar sagen muss, ne, dass sowas wie Thor und der erste Captain America, das war halt zu verzeihen. Einfach weil man, also ich zumindest damals bin ja in die Kino schon rein mit dem Hintergedanken, okay, das baut alles auf dieses riesige Happening auf, was The Avengers sein wird. Und The Avengers, als es rauskam, sowas gab es ja noch nie. Und es war ein unique Ding und es war riesig. Und deswegen hat man sich Filme angesehen und dachte, ja, da war es nicht so toll, aber das baut ja auf Avengers auf. Und der wird dann ganz, ganz großartig. Und mit dem Gedanken ist man da ja reingegangen. Also seid ihr jetzt irgendwie der Meinung, Fox hätte von Anfang an einfach sagen müssen, wir machen erstmal einen Wolverine-Film, dann machen wir einen Magneto-Film und so weiter. Alles, was vor den X-Men quasi passiert und dann bringen wir den ersten X-Men-Film und dann wieder Standalone-Movies und dann den zweiten X-Men-Film. Sowas. Ich finde, das können sie jetzt eigentlich anfangen. Also jetzt haben sie halt mit Deadpool eine neue Generation eigentlich gestartet und jetzt könnten wir theoretisch halt so eine Cable-Substory machen und von den neueren X-Men einfach noch ein paar einzelne Filme oder Zweierfilme machen. Gibt es denn noch neue X-Men? Ja, das gibt es reichlich, aber ich weiß nicht, wie gut vermarktbar die sind. Ja, zum Beispiel jetzt, wo sie ja irgendwie gesehen haben, dass R-Rating funktioniert mit halt Deadpool, wird ja der nächste Wolverine Standalone-Film auch R-Rated sein. Zum Beispiel. Okay. Kaum haben sie jetzt gesehen, wie man es richtig macht, wollen es plötzlich nach all den Jahren doch ein R-Rated Wolverine-Film bringen. Was ja eigentlich die ganzen Fans immer halt wollten und immer sauer waren, dass ein kritischer Team wurde. So ein frischer Wolverine-Film, aber da finde ich eigentlich auch Bock. Nochmal mit einem neuen Schauspieler und so. Wo ist nicht auch ein Gambit-Film geplant? Ja, Gambit kann man auch total gut machen, finde ich. Den haben sie ja auch verbrannt in Wolverine damals. Ja. Sie haben ja diese ganzen Charaktere, die sie irgendwann mal eingeführt haben, jetzt neu wiederbelebt. Also irgendwie. Also das ist zum Beispiel auch, was mich am X-Men-Universum stört, dass sie da von Anfang an keinen Plan dahinter hatten. Hier dieser Sabertooth oder wie der heißt, der ist ja auch zweimal besetzt Einmal ja. im ersten X-Men, dann ja. Wolverine. Gambit gab es auch schon mal. So als neu kommt Deadpool gab es auch schon mal. Gut, das ist derselbe Schauspieler, aber... Deadpool macht so ein Grütze, ey. Boah, er hat Laserstrahl gespuckt und so. Okay, ja. aber also um das auch jetzt mal auf den Punkt zu bringen, wenn... Einmal ganz kurz Statement, X-Men-Franchise in der Zukunft, wird es noch besser oder wird es schlechter? John, ja oder nein? Ich hoffe mal, es wird besser. Ich bin optimistisch. Wir müssen sie ganz neu aufziehen, dann wird es besser. Also besser als Apocalypse kann es nur werden. Das ist super gut. Okay, und aber jetzt? Ich glaube nicht, dass es finanziell erfolgreich wird. Ich glaube, X-Men... Also selbst mich reizt es nicht. Und ich gehe in einen X-Men-Film, denke dann, ach, der war ja doch ganz gut. Aber wenn ich an X-Men denke, denke ich nie daran, oh geil, es kommt ein neuer X-Men. Okay, alles klar. Jetzt haben wahrscheinlich so gut wie alle gar nicht auf dem Schirm. Und zwar, was denkt ihr denn über das große... so upcoming Monster-Franchise von Legendary Pictures. Also sprich, es kam ja Godzilla raus 2014, ne? Der von Gareth Edwards, der jetzt Rogue One macht, Star Wars Story. Und es ist ja jetzt so durchgesickert, also nächstes Jahr kommt ja Kong Skull Island. Mhm. Habt ihr den Trailer gesehen? Mhm. Ja, mega okay. gut. Und was auch von Legendary ist, und es gibt ja jetzt, also was ist die erste Vermutung, also eigentlich ist es schon confirmed, dass sie wollen halt so ein großes Monster-Franchise aufbauen. Also es wird Godzilla Standalone-Filme geben, es wird Kong Standalone-Filme geben und es wird alles irgendwann hinführen zu Godzilla vs. King Kong und so weiter und so fort. Und Godzilla war nun mal, also der kam mal ziemlich 50-50 an im Publikum. Ich glaube, wir können uns alle einig sein, dass der von der Inszenierung ziemlich grandios war, was er gemacht hat, also Gareth Edwards, aber das... Ja, von der Story und von den Charakteren und so weiter war es halt. Ist halt ein Monsterfilm, war schon trotzdem ziemlich, ziemlich plump. Und aber trotzdem hat der Film halt schon eine Menge Geld eingespielt. Und jetzt kommt Kong Skull Island. Und in dem Trailer war Kong schon einmal ganz kurz zu sehen. Und es war so viel überdimensional größer, als man ihn sonst kennt. Halt an die neue Godzilla-Größe angepasst, dass es halt klar ist, dass das passieren wird. Und ja, was denn? Ja, nee, ist lustig. Aber der war doch früher auch schon so groß. Die haben doch schon mal gegeneinander gekämpft. Ja, aber nicht so groß wie in diesem Trailer. Wirklich nicht. Ey, du musst dich unbedingt anschauen, ey. Und die Frage ist halt, denkt ihr, sowas wird in den nächsten 15 Jahren noch vielleicht wieder groß werden? Wieder einfach ein ganzes Genre werden? Sowas wie Monsterfilme, was ja schon ein bisschen ausgestorben ist irgendwie, aber glaubt ihr, sowas hat ein Revival irgendwie? Ich meine, Sandalenfilm, also sprich Gladiator, Königreich der Himmel, bla bla, war ja auch tot für mehrere Jahrzehnte und kam dann Ende der 90er zurück und hatte wieder total viel Hype bis in die Mitte der 2000er rein. Und ist wieder tot. Und ist jetzt wieder tot. So, und aber ist genauso ist es immer mit den Genres. Und Monsterfilme hatten ihre Zeit. Und es wurde aber auch noch nie so ein Avengers-mäßiges Franchise um Monster aufgebaut, ne? Die Monster-Avengers. Naja, ist ja so. Ja, ich hoffe es. Also ich finde die Idee super toll. Und Pacific Rim hat ja schon gezeigt, dass da auf jeden Fall Potenzial ist. Auch wenn sie da in dem Film zu viel geredet haben. Ja, aber Pacific Rim hat schon ein bisschen Minus gemacht, ne? Ja, ich meine nur Potenzial vom... Also nicht vom Finanziellen her, sondern vom Filmischen. Also so Monster, die gegeneinander kämpfen, sind immer toll. Und Skull Island, da hat der Trailer ja schon gezeigt, dass da noch mehr dahinter ist. Also ich fand den mega gut, den Trailer, mega spannend und optisch auch krass. Sieht halt aus wie Apokalypse Now in Monsterform. Ja, das also irgendwie scheint auch da ein Plan dahinter zu sein. Godzilla, ja, war auch gut inszeniert und ich weiß nicht, hat Godzilla irgendwie Plus gemacht? Der hat Plus gemacht. Ja, und dann, also wenn du das gut inszenierst und dann kloppen sich ja Monster auf die Fresse, ist doch, ich wüsste nicht, was da nicht funktionieren soll. Ja, ich finde dieses Szenario Roboter gegen Monster war viel spannender, irgendwie viel geiler. War schade, dass es nicht so weiterverfolgt wird. Also soll nicht Pacific Rim 2 kommen? Ja, der kommt. Ah, wirklich? Ja. Oh, geil. Hat ein bisschen irgendwie gedauert, bis er jetzt endlich irgendwie gegreenlightet wurde, weil es immer so ein Streitgespräch war, weil es wirklich an der absoluten Grenze war zu okay, ja, nein. Aber die Sache ist halt, dass dadurch, dass der China-Market so krass größer geworden ist, nehmen sie halt dieses leichte Minus, was sie mit dem ersten Film gemacht haben, einfach halt in Kauf, weil sie wissen, dass der nächste Film Übersee und damit in China einfach viel erfolgreicher sein wird. Und dadurch ist das Franchise zukunftsmäßig wahrscheinlich gar nicht mal so übel, Pacific Rim quasi. Mhm. Wo bist du aus? Ja, wie du jetzt eigentlich auch gesagt hast, hätte mich jetzt interessiert, ich weiß nicht, ob du weißt, wie Godzilla so auf dem asiatischen Markt tatsächlich ankam, aber ich kann mir vorstellen, wenn dieser Film eher dort gut ankommt und Monsterfilm oder King Kong tatsächlich auch, weiß ich nicht, ob ich die Entwicklung, dass solche Filme dann eher gut durchstarten, ob mir die Entwicklung gefällt dahin. Also wenn es kommt drauf an, es muss trotzdem von den Charakteren und storymäßig gut aufgebaut sein. Wenn es nur eine Stunde lang darauf hinführt, dass man am Ende einen Kampf zwischen King Kong und was auch immer sieht, dann reicht mir das eigentlich nicht. Also es muss schon ein bisschen guck mal, mehrere Schichten haben. Als ob sie nicht nach dem Kampf von Godzilla gegen King Kong, wenn es finanziell funktioniert, als ob sie dann nicht diesen ganzen Stuff aus den alten Godzilla-Filmen irgendwie einbauen mit der Todesschildkröte und so ein Bums. Ja, genau. Das wäre super geil. Ja, ich finde es auch super. Naja, gut. Okay, dann. Mal gucken, ich bin offen, ich lasse mich überraschen. Ganz kurz wieder abschließendes Statement zu Monster-Franchise, John. Ja, sagen wir erstmal ja, ich lasse mich überraschen. Ja, aber ich will doch ein bisschen, dass es abgefahrener wird als jetzt das, was ich gesehen habe. Sowas wie wenn Affen sich boxen? Ja, ich will sie, dass sie sich mit Laserstrahlen boxen und so. War doch schon bei Godzilla. Ja, noch aufgefahren. Das ist kein Laserstrahl. Was ist es denn? Du meinst der Atomic Blast von Godzilla? Ja. Das ist ein Atomic Blast. Achso. Und du? Ja, super. Also erstmal Sky Island abwarten, aber da habe ich eigentlich große Hoffnung in den Film. Okay, gut. Dann würde ich als nächstes, das ist ja auch eine richtig geile Liste. Ja. Guter Mann. Dann würde ich jetzt ganz gerne mal ansprechen, und zwar das Young Adult Genre, alles. Was ihr da denkt, weil das ist ja auch, also ich fühle zumindest, dass es einigermaßen vorbei ist. So, ne? Also wir hatten halt Hunger Games, wir hatten Maze Runner, wir hatten Divergent. Ist Maze Runner vorbei? Nein, aber... Schade. Wir haben Maze Runner. Wir haben... Divergent ist ja vorbei. Also das ist ja wirklich vorbei. Ja, wir hatten Divergent, sowas wie Twilight ist ja auch Young Adult irgendwie. Und also das ist ja ein Genre, das jetzt über mehrere Jahre sehr gut funktioniert hat, auch finanziell. Aber mit so dem letzten Hunger Games ist es dann ja irgendwie ausgelaufen. Und am letzten Divergent, am letzten Maze Runner hat man eindeutig gesehen, dass es finanziell auch nicht mehr wirklich geil funktioniert. Weil die Leute haben sich satt gesehen einigermaßen daran. Glaubt ihr, dass das Young Adult Genre noch irgendwie was Dickes bekommen wird? Oder ja, die Hüterin der Wahrheit, was uns Polyband ganz nett zugeschickt hat. Das wird ganz groß. Nee, aber ist das überhaupt Mehrteiler? Nee, ich glaube nicht. Ist ja auch schade. Hat eine Frage. Leute, bisschen Professionalität waren hier wirklich. Also Christopher, fang doch einfach mal an. Young Adult Zukunft, siehst du da einen? Siehst du da keine mehr? Ich finde Young Adult ist so ein Genre, was eigentlich nicht ausstirbt. Ich glaube, da kommen einfach immer Filme, also neue Filme dazu. Die Marken ändern sich halt immer, aber das gehört halt irgendwie dazu. Und ich finde ja auch, dass Star Wars mit der neuen Trilogie ja irgendwie schon sowas wie Young Adult ist. Ja. Also ich glaube jedenfalls, dass da also die großen Mega-Erfolge werden Player sind weg. Ja, also Divergent hat man ja gesehen, da kommt der letzte Film ja nur noch im Fernsehen. Das ist ja schon ein Armutszeugnis eigentlich. Aber ich habe auch von den Scheißdingern nie einen gesehen, außer von Hunger Games. Und ich wüsste gar nicht, ob es da jetzt aktuell noch irgendwas gibt im Kino, außer Bibi und Tina oder so, wenn man das dazu zählen möchte. Ja, Maze Runner kommt ja noch einer. Gibt da noch ein Enders Game oder so? Ich glaube, der wurde aber eingestellt. Der wurde eingestellt, weil es war ein ziemlicher Flop. Mhm. Aber das gehört ja auch zum Genre und der ist ja auch eher in den letzten Jahren geschehen. Der zeigt ja auch auf, dass der Trend auf jeden Fall umgeht. Und wenn man sich die Einnahmen von den Hunger Games Filmen anguckt, hat auch was mit der Qualität zu tun, ist klar. Aber die ging auch quasi ab dem zweiten Teil einfach konstant down. Ja. Weil das war scheiße. Also vom ersten auf den zweiten ging es nochmal hoch, was auch eine kleine Überraschung war, aber dann mit dritten und vierten wirklich richtig nach unten. Ja. Das tat schon weh. Also So ein paar, glaube ich, wird es einfach immer geben. Und wenn dann mal ein paar Jahre dazwischen sind, dann irgendwann funktioniert es wieder, weil die Leute haben dann wieder vergessen, dass sie sowas eh schon gesehen haben, dass das am okay, aber sagen wir mal so, in den letzten, also vor 4, 5 Jahren war ja wirklich Young Adult einer der Big, Big Player jedes Jahr gewesen. Also es wird es zwar immer geben, ne, das stimme ich auch zu, aber glaubt ihr, dass Young Adult jetzt wirklich weiterhin ein richtig großer Player sein wird, jedes Jahr immer in den Top 5 irgendwo vertreten sein wird? Na, hängt dann ein bisschen von der Frage ab, wie sich die Film- und Kinolandschaft generell wandelt und ob es, wenn dann Leute wie Netflix und so weiter mitspielen, ob sich das dann nicht eh so verschiebt. Ein bisschen muss man wahrscheinlich diese Frage eher einwerfen, wo man glaubt, wo sich alles generell hinentwickelt. Ja, aber generell, glaube ich, werden die Young Adult Filme auch immer erwachsener teilweise. Mhm. Also die Jugendlichen heute gucken ja auch alle schon Game of Thrones und was weiß ich. Also das habe ich auch gedacht, dass also wer guckt sich dann die Young Adult Filme an? Halt junge Erwachsene ab 13 Jahre oder so, würde ich jetzt einfach mal sagen. Und Frauen, also denke ich mal. Also ich kenne auch in meinem Bekanntenkreis Frauen, die das gucken, aber das ist ganz schön sexistisch, ne? Nee, ich weiß nicht, kennt ihr einen Mann, der Tribut von Panem Fan ist? Ja, die sind ja auch schon aufgezogen, dass sie eher auf die weibliche Zielgruppe sind. Ja, und, so. Und ja, da muss man einfach sehen, bei Harry Potter, als Harry Potter angefangen hat, war das so ein magischer Film. Da bist du noch, das war irgendwie so für Kinder gemacht. Bei Hunger Games ging es schon darum, Leute zu töten. Aber die letzten Harry Potter-Filme ja auch. Die ja, aber da sind ja auch die Leute mit erwachsen geworden. Ja. In den letzten Filmen ist, glaube ich, kein 12-Jähriger mehr reingegangen. In den letzten Harry Potter. Stimmt. Und ja, und so ist es dann, glaube ich, jetzt auch, dass es immer erwachsener wird und dann verfließt der Young Adult-Film mit normalen Film und dann ist er irgendwann weg. Würde ich jetzt. Na, ich glaube nicht, dass er irgendwann weg ist, aber das weicht sich schon auf. Und es gibt wahrscheinlich noch so starke Vertreter, die sich da einordnen können, aber jetzt nicht mehr so in der Masse. Ja, würde ich auch sagen. Okay. Also ich glaube nicht, dass da jetzt noch so ein krasser Film kommt. Okay, dann machen wir wieder ein abschließendes Wort, John. Ja, stirbt hoffentlich aus. Stirbt hoffentlich aus, Christopher. Nee, kommt wieder. Kommt wieder? Ne, ist, glaube ich, weg. Also ich glaube auch, dass es immer welche geben wird. So. Okay. Vielleicht nicht interessante, aber ja, jetzt genau. Gut, dann will ich mal ein Franchise in die Runde werfen, was irgendwie, viele haben es irgendwie gar nicht mehr so wirklich auf dem Schirm, weil schon lange nichts mehr kam, aber es halt war immer einer der Big Player zu 100% und nächstes Jahr kommt der nächste Teil und das ist Pirates of the Caribbean Dead Men Tell No Tales. Weil, wo man, hä? Krasse Titel, ey. Ja. Dead Men Tell No Tales. Weil, wo man mal ganz klar sagen muss, also Pirates of the Caribbean, über die Qualität, die lasse ich erstmal außen vor, war finanziell immer ein Giant gewesen. Immer. Also Pirates of the Caribbean 2 Dead Man's Chest hat ja sogar Eröffnungsrekorde aufgestellt, war Top 3 aller Zeiten für eine bestimmte Zeit. Und der dritte hat auch fast 1 Milliarde gemacht, der vierte hat 1 Milliarde gemacht, dank des 3D-Hypes, der damals noch existiert hat, so, aber. Der ist ja auch in die Geschichte eingegangen als der Milliardenflop, weil der Film grottenschlecht war, aber trotzdem, ich glaube, 1,04 Milliarden eingenommen hat oder sowas. Und jetzt sind halt 6 Jahre ins Land gezogen, seit dem vierten, was On Stranger Tides war. Und jetzt kommt der fünfte und Disney hatte eine Menge Zeit, über ihre Fehler nachzudenken, mehr oder weniger. Orlando Bloom ist im Cast wieder drin. Der Film hat eine Menge Competition, wenn er startet, aber auch Competition, die, wenn er gut ist, durchaus wegfiedeln kann, quasi so an sich. Glaubt ihr, dass Pirates of the Caribbean, weil es auch in China immer schon damals sehr erfolgreich war, und wie gesagt, China-Market ist überhaupt nicht mehr zu unterschätzen in irgendeiner Hinsicht, glaubt ihr, dass der wirklich wieder Milliardenfilm wird und Top 4 des Jahres am Ende oder sowas? Und glaubt ihr, das Franchise kann irgendwie noch weiterleben oder glaubt ihr, jetzt wird der fünfte Teil kommen und der wird ungefähr so landen in der Mitte vom Franchise irgendwo, aber viel höher wird es nicht gehen? Oder denkt ihr echt, dass da nochmal wieder ein paar Teile kommen können, die das noch ein Level höher heben? Pirates of the Caribbean. Also ich habe, die haben mich nach dem dritten Teil irgendwie verloren. Ich habe den vierten nicht mehr gesehen gehabt. Und ich weiß aber, dass ich habe den ersten, den fand ich tatsächlich wirklich sehr gut und unterhaltsam. Den zweiten auch noch. Und beim dritten wurde es irgendwie, weiß nicht, hat es nicht mehr so richtig funktioniert. Also der war immer noch sehr gut, aber es hat dann irgendwie gereicht. Deswegen haben wir den vierten nicht mehr angeschaut. Und dann hast du gesagt, wie viel? 6 Jahre oder so? 6 Jahre. Sind ja rum. Deswegen, mittlerweile kann ich mir sogar vorstellen, mir den dann wieder anzuschauen, weil jetzt halt so eine Zeitspanne dazwischen war. Würde vielleicht inzwischen durch nochmal den vierten oder so schauen. Aber ich, ja, ich weiß es nicht. Ich würde dann wirklich so Kritiken und andere Meinungen abwarten, tatsächlich. Ja. Ob der sehenswert ist. Also es ist jetzt nicht so, dass ich mich groß drauf freue. Okay. Ja, kann es irgendwie sein, dass die neuen Filme irgendwie für eine neuere Generation gemacht sind, nicht mehr für unsere? Ich habe da halt irgendwie so die Vermutung, weil... Ab wann zählst du neu bei Pirates of the Caribbean? 4. Ab 4, also nur der vierte. Ja. Quasi. Und jetzt die nächsten, die kommen. Ich habe halt einfach so das Gefühl, dass von uns irgendwie keiner nach dem dritten mehr weitergeschaut hat. Ja, also ich habe den vierten schon mal gesehen im Kino. Ja. Doch, doch. Aber also, doch, ich meine, in der Klasse war halt immer bis zum dritten waren Pirates of the Caribbean immer hochaktuell irgendwie. Und jeder hat ihn geschaut. Ja, das stimmt. Aber es ist halt wirklich richtige Kraft, ne, dieses Franchise. Und ich bin mir einfach nicht sicher. Ich meine, Disney hat das Avengers-Universum als riesige Geldmaschine. Sie haben Star Wars als wahrscheinlich noch größere Geldmaschine in Zukunft. Und als ob sie so ein riesiges drittes Franchise, was sie auf jeden Fall noch retten können. Also das ist nicht tot, meiner Meinung nach. Als ob sie das einfach wegwerfen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Nee, und Disney ist wirklich, das ist eine Produktionsfirma, die sind, ich würde sagen, die klügsten auf dem Markt, wenn es darum geht, genau das, den Zeitgeist irgendwie zu treffen und was wieder groß zu machen. Und deswegen, ich kann mir durchaus vorstellen, dass es wieder richtig, richtig groß wird. So. Ja, aber groß vielleicht für unter 18-Jährige. Naja, aber auch wenn es groß wird für unter 18-Jährige, wenn es sich trägt. Ja. Ne? Also ja, das stimme ich dir total zu. Ich kann irgendwie nichts dazu sagen. Ich habe den vierten nicht gesehen und habe auch überhaupt kein Interesse am fünften. Das hat mich irgendwie völlig verloren. Obwohl ich die ersten drei alle gut fand. Also ich fand auch den dritten noch gut. Ich hatte auch beim vierten überhaupt kein Interesse, den zu gucken. Vielleicht, ich weiß nicht, woran es liegt. Vielleicht, weil Johnny Depp nicht mehr so zieht oder so damals. Ja, Johnny Depp zieht er eh nicht mehr. Also Bock auf den Film derzeit gar nicht mehr. Selbst wenn er einen guten Film wie Black Mass zum Beispiel bringt. Also er ist nicht grandios, aber trotzdem, es war ein guter Film. Selbst dann trägt das ja nicht mehr. Also seine Box Office Power hat sich erst echt eigentlich irgendwie ins Negative gedreht. Also wenn man inzwischen wirklich liest, dass Johnny Depp mitmacht, dann hat das einen negativen Beigeschmack für mich. Inzwischen schon. So. Ja, stimmt. Der hat auch zu lange mit. Und ey, Johnny Depp ist zum Beispiel, einfach mal so eine Side Note, ist einfach mal verantwortlich für den härtesten Original to Sequel Bump, den es jemals gab in der Geschichte von Filmen. Also Alice, der allererste von Tim Burton von 2010, hat über 1 Milliarde eingenommen. Irgendwie 1,02 Milliarden, weil er quasi der erste große Film war nach Avatar mit 3D und da wurde alles gepusht einfach. Und der zweite Teil, jetzt Alice Through the Looking Glass, ne, hat irgendwie jetzt am Ende des Tages 250 Millionen eingenommen. Also der hat wirklich über 75% vom einen Teil auf den nächsten. Das ist wirklich das Grotesk. Das gab es noch nie. Das ist aber ich glaube, den zweiten Teil wollte auch niemand. Ja, das ist wirklich so, also es ist so heftig. Das ist, das gab es noch nie. Das ist auch Disney gewesen, ne? Da bin ich mir gar nicht mal so sicher. Doch, aber schon. Auf jeden Fall. Aber ganz ehrlich, Disney kann's verkraften. Hast du den zweiten gesehen? Ist der irgendwo? Nee, ich hab's nicht gesehen. Ich weiß nur die Box Office Fakten, aber ich hab's nicht gesehen. Also gute Kritiken hatten. Ich meine, du schaust ja schon dir trotzdem viele Filme an. Ja, klar. Und das merkt man schon. Nee, brauche ich auch nicht. Ich fand den ersten auch wirklich ganz gut. Okay, dann abschließende Statement zu Pirates of the Caribbean. Pirates of the Caribbean, ja, ist jetzt nicht so mein. Heißt es Caribbean oder Caribbean? Das heißt Caribbean, ja. Ja, ja, interessiert mich ja nicht so. Es gibt andere Sachen, die finde ich spannender. Aber ich glaube, sie können es trotzdem gut machen, spannend. Ich hoffe, wie Christopher gesagt hat, dass unsere Generation, sage ich jetzt mal, und die ersten drei kennt, da auch Gefallen dran hat. Mhm. Und wir haben alle den vierten anscheinend nicht gesehen, glauben aber trotzdem irgendwie, dass er doch anders war als die davor und hoffen, dass diese Schiene nicht weitergefahren wird. Ich glaube, sie können es retten, aber ja, ist mir jetzt auch nicht so wichtig. Ja, nee, ich glaube nicht, dass die Filme irgendwie originell werden. Ich glaube, dass die an eine U18 Zielgruppe geliefert werden und deswegen halt sich irgendwie noch halten können und vielleicht auch noch erfolgreich sein können, aber nicht, dass die irgendwie gut sein werden. Ja, keine Ahnung. Also, es wird wahrscheinlich erfolgreich, würde ich sagen. Disney weiß ja inzwischen, wie man das macht. Okay.